Die Zeit verfliegt und ich halte nur noch mehr von dir. Im Leben könnte ich nicht dran denken, ohne dich glücklich oder froh zu werden. Du bist mein Augapfel. Noch immer blickte sie hinweg und sprach kein Wort, aber ich meinte, ihre Hände zittern zu sehen. »Mary«, rief ich angstvoll, »magst du mich nicht?« »O Charlie, ist es an der Zeit, davon zu sprechen?« sagte sie. »Lass mich noch eine Weile, lass mich, wie ich bin. Das Warten soll dein Schaden nicht sein.« Aus ihrer Stimme erriet ich, dass sie dem Weinen nahe war, und hatte nur noch den einen Gedanken, sie zu trösten. »Mary Ellen«, sagte ich, »nichts mehr davon. Ich bin nicht gekommen, um dich zu betrüben. Dein Weg sei mein Weg und deine Zeit soll meine sein. Du hast mir alles gesagt, was ich zu wissen wünschte. Und jetzt nur noch das eine. Was quält dich?« Sie gestand, dass es ihr Vater sei, wollte aber auf nichts eingehen, sondern schüttelte nur den Kopf und sagte, dass er nicht wohl und nicht er selber sei und dass es jammerschade wäre. Von dem Wrack wusste sie nichts. »Ich bin nicht dort gewesen«, sagte sie. »Weshalb sollte ich dorthin gehen, Charlie? Die armen Seelen sind längst zur Rechenschaft gezogen, und ich wollte, sie hätten ihr Gut mitgenommen, die Ärmsten.« Das klang nun freilich nicht sonderlich ermutigend für meine Absicht, ihr von der Espiritu Santo zu erzählen, aber ich tat es dennoch, und schon beim ersten Wort stieß sie einen Ruf der Überraschung aus. »Im Monat Mai«, sagte sie, »war einer in Grisipol. Ein kleiner, gelber, schwarzer Kerl, sagen die Leute, mit goldenen Ringen an den Fingern und einem Barte. Und er hat allenthalben weit und breit nach dem gleichen Schiffe gesucht.« Es war gegen Ende April gewesen, dass Dr. Robertson mir jene Papiere gegeben hatte, und plötzlich dämmerte mir auf, dass sie für diesen spanischen Geschichtsforscher oder für einen Mann, der sich als solchen ausgab und der mit vornehmen Empfehlungen versehen, sich wegen einer Forschungsexpedition über den Verbleib der großen Armada an den Rektor gewandt hatte, vorbereitet wurden. Wenn ich eins zum anderen fügte, glaubte ich, dass der Besuch mit den goldenen Ringen an den Fingern vielleicht mit Dr. Robertsons Geschichtsschreiber aus Madrid identisch war. In dem Falle war es wahrscheinlich, dass er eher für sich selbst als zur Information einer gelehrten Gesellschaft nach dem Schatze suchte. Ich beschloss daher, bei meinen Nachforschungen keine Zeit zu verlieren. Lag das Schiff in der Sandager Bucht, wie wohl er und ich vermuteten, so sollte es nicht diesem beringten Abenteurer, sondern Mary und mir und der guten, alten, ehrlichen und freundlichen Familie Darnaway zugutekommen.